Der Sprecher der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee gab am 9. März eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es, im Zusammenhang mit der Übung zum Start der ballistischen Raketen der Artillerietruppen Pasong der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee, die am 6. März stattfand, rasen heute die USA und ihre Anhänger wie tollwütige Hunde. Unmittelbar nach der Verbreitung der Nachricht über den Raketenstart der TVRK redete der Stellvertreter des Sprechers des US-Außenministeriums in der Nacht von der Aktivierung aller Fähigkeiten gegen die Bedrohung durch Nordkorea, von der Bereitschaft zum Schutz des Verbündeten und von den verstärkten Sanktionen gegen Nordkorea. Und die hochrangigen Beamten Japans wie Premier, Außen- und Verteidigungsminister meinten klagend, dass es Drohung auf einer neuen Stufe sei und dass die Gegenmaßnahmen der Völkergemeinschaft wichtig seien und handeln ganz böswillig. Die südkoreanischen Marionetten hielten im unterirdischen Bunker des Blauen Hauses eine dringliche Staatssicherheitssitzung ab, sprachen dabei von der offenen Herausforderung gegen die Völkergemeinschaft und benahmen sich wie Fischerpaten. Sie führen tagtäglich mit den amerikanischen und den japanischen Herren heimlich Beratungen und bitten diese um die starken und effektiven Sanktionen und Drücke. Unter diesen Umständen veröffentlichte der UNO-Sicherheitsrat, aufgehetzt von den USA, Japan und Südkorea, wiederum ohne internationale Gerechtigkeit und Unparteilichkeit eine öffentliche Mitteilung, in der die Übung zum Start der ballistischen Raketen der TVRK als Drohung und Verstoß gegen die Resolutionen bezeichnet wurde. Dadurch trat der Rat das Gewissen der Menschheit und ihr Streben nach Frieden mit Füßen und beging erneut einen schändlichen Fehler in der UNO-Geschichte. In der Welt gibt es kein Land, dessen Armee, die für die Verteidigung des Staates verantwortlich ist, mit Erlaubnis der UNO oder nach den Punkten der internationalen Verträge die Übungen durchführt. Und es ist völlig absurd, dass die Raketenstartübung der Armee der TVRK die Bedrohung des Friedens und der Sicherheit der Welt darstellt. Eben die Aggressoren und Provokateure, die unter Einsatz von enormen Atomangriffsmitteln auf der koreanischen Halbinsel und in ihrer Umgebung die Atomkriegsübungen gegen die TVRK im bisher größten Umfang durchführen, kritisieren die regelmäßige und gerechte Übung der Armee der TVRK, die die Verteidigung ihrer Souveränität zum Ziel hat. Diese törichte Handlung erinnert an das Sprichwort »Ein Dieb schreit, haltet den Dieb«. Im Einklang mit der Forderung der ernsten Situation, wo zu jeder Zeit ein echter Krieg ausbrechen kann, halten sich die strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee in voller Einsatzbereitschaft und machen sich zu Manövrieren, Stellungbau, technischen Sachen und Angriff bereit, damit die Geschützefassung nach dem Befehl sofort Feuer geben können. Die strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee werden sich mit den originellen ultrapräzisen Smart-Raketen perfekt ausrüsten und die eigenschöpferischen Raketenangriffsmethoden weiter vervollständigen, auch wenn die Aggressoren und Provokateure arrogante Meinungen darüber äußern mögen. Niemand in dieser Welt kann sich die unbegrenzten Angriffsfähigkeiten der ultrapräzisen Zuzeggeschosse und koreanischen strategischen Waffensysteme vorstellen, die zu jeder Zeit vom beliebigen Ort aus alle Ziele in der Nähe und der Ferne oder im Nachbarstaat und im Land jenseits des Ozeans treffen können. Wenn auf dem Territorium, wo das Souveränitätsrecht der TVRK ausgeübt wird, selbst der geringste Funke wahrzunehmen ist, werden die mit Atomsprengköpfen beladenen Fassungen der Raketen der TVRK die Zitadellen der Aggression und Provokation in Schutt und Asche legen, damit dort nichts mehr existieren kann. Die USA und die südkoreanischen Marionetten sollen genau begreifen, dass die Warnung der TVRK keine leere Worte ist.